mit Blut geschrieben. Franz Kafkas Erzählung In der Strafkolonie. Ein Essay von Frank Hertweg. Es herrscht Krieg in Europa. Seit dem 1. August sprechen die Waffen. Kurz darauf beobachtet der Prager Jude Franz Kafka eine Demonstration kriegsbegeisterter Patrioten, die ihn, so berichtet ein Schulkamerad, angesteckt haben. Er sei wie in Trance gewesen. Er habe mit unwahrscheinlich geröteten Wangen wild in der Luft herumgefuchtelt. Am 6. August dann das Gegenteil. Wieder steht Kafka am Straßenrand, schaut auf einen patriotischen Umzug. Ich stehe dabei mit meinem bösen Blick, notiert er. Aber dann auch wieder, organisiert war es gut. Noch 1915, als längst schon klar ist, welch ein Gemetzel der Krieg bedeutet, wünscht sich Kafka eingezogen zu werden. Aber seine Vorgesetzten von der Arbeiterunfallversicherungsanstalt sorgen dafür, dass er freigestellt wird. Sie fürchten um sein Leben und sie brauchen ihn hier. Er ist einer ihrer besten Juristen. Aber Kafka nennt die Einberufung ein Heilmittel und folgert bei Kopfschmerzen lapidar, im Feld wäre es besser, als sei der Krieg eine Therapie oder anders, der große Krieg nur die andere Seite seines eigenen, kleineren Kriegs. Denn das Jahr 1914 ist zugleich das Jahr seiner Entlobung von Felice Bauer, das Scheitern seiner Heiratsversuche. Das schwindelerregende Hin und Her zwischen Ja und Nein, Selbstzweifeln und Selbsttäuschungen endet in dem, was Franz Kafka selbst seinen Gerichtshof im Hotel nennt, im Askanischen Hof in Berlin. In den Monaten zuvor sind seine Tagebücher voller Gewaltfantasien. 22. Januar. Die Tür öffnet sich zu einem Spalt. Ein Revolver erschien und ein gestreckter Arm. 28. Februar. War in Berlin. Es konnte nicht schlimmer sein. Jetzt kommt das Pfählen dran. 8. April. Ich bin wie ein lebendiges Gitterwerk. Ein Gitter, das feststeht und fallen will. 6. Juni. Aus Berlin zurück. Hätte man mich mit wirklichen Ketten in einen Winkel gesetzt und Gendarme vor mich gestellt und mich nur auf diese Weise zuschauen lassen, es wäre nicht Ärger gewesen. Und das war meine Verlobung. Im Oktober 1914 nimmt Franz Kafka Urlaub. Er will seinen Roman Der Prozess zu Ende schreiben. Aber wie so oft gerät sein Schreibfluss ins Stocken. Und Schreiben ohne Rausch, das scheint für ihn nicht möglich zu sein. Darum folgt auch keine Überarbeitung oder eine Überarbeitung der Überarbeitung. Nein, wenn der Strom versiegt, dann setzt Kafka einfach neu an, mit einem neuen Kapitel, mit einer neuen Erzählung. Die Erzählung, die im Oktober neben dem in eine Krise und Blockade mündenden Prozess entsteht, heißt In der Strafkolonie. Sie ist selbst für Kafka-Verhältnisse sehr skurril. Eine Reiseerzählung, die in einem nicht näher bestimmten außereuropäischen Land spielt, beschränkt aufs Wesentliche, aufs Gerüst. Es passiert wenig, aber das, was passiert, ist äußerst brutal und grausam. Es wird viel geredet, erklärt, beschrieben. Es handeln in ihr nur Männer und die sind auf ihre Funktionen reduziert. Der Forschungsreisende, der Offizier, der Verurteilte, der Soldat. Und dann ist da noch eine Maschine, die mit dem ersten Satz ins Zentrum der Aufmerksamkeit gestoßen wird. Es ist ein eigentümlicher Apparat. Dieser Apparat ist eine Urteilsverkündigungsmaschine und eine Bestrafungsmaschine zugleich. Sie beantwortet die Fragen, um die der Prozess kreist, wessen bin ich angeklagt, wie lautet die Strafe, wer ist mein Richter, auf technische Art und Weise. Während im Prozess alle Instanzen volatil sind, flüchtig, nicht recht zu fassen, hat sich Franz Kafka in der Strafkolonie für ein Gegenmodell entschieden. Anklage, Urteil, Strafe fallen in eins. Dem zentrifugalen Auseinanderstreben im Prozess steht hier eine Bündelung entgegen, eine radikale Fokussierung im Namen der Maschine. Diese Maschine beschreibt Kafka sehr genau, aber jeder Versuch, sie zu zeichnen, gar nachzubauen, scheitert an einer fehlenden Eindeutigkeit im Ganzen, wie bei einer Grafik von M.C. Escher. Es gibt eine Art Schreibprogramm, den Zeichner, und eine Art Schreibgerät, die Egge, mit der das Urteil in den Körper des Delinquenten eingeschrieben wird, der festgeschnallt auf dem sogenannten Bett liegt, das ihn in regelmäßigen Abständen wendet, sodass sein ganzer Körper beschrieben werden kann. Die Prozedur dauert lange, 12 Stunden. Darum findet nicht nur das reine Urteil auf der Haut Platz, sondern auch vielfache Verzierungen, die den Leib gleichsam tätowieren. Und dann, so schwärmt der Offizier in seiner Begeisterung, erkenne der zu Bestrafende sein Urteil und sterbe, erlöst. Dass darum aus jedem Urteil zwangsläufig die Todesstrafe folgt, ist von seltsamer Fatalität gegenüber der filigranen Ausführung des Urteils. In dieser Rechtstradition steht das Ritual über dem Recht. Und es scheint von zentraler Bedeutung zu sein, dass diese Zeremonie in aller Öffentlichkeit stattfindet. Einst war sie ein Großereignis, zu dem die Leute von nah und fern herbeigeströmt kamen. Ein neuzeitliches Hinrichtungsritual. Aber diese Zeiten sind vorbei. Denn jetzt beginnt ein neues Gericht, das Gericht über das Gerichtsverfahren. Ein neuer Kommandant hat das Regiment in der Strafkolonie übernommen und will das maschinelle Verfahren abschaffen. Und genau hier hat der Reisende seine Funktion, denn seine Einschätzung, barbarisch oder nicht, entscheidet über Erhalt oder Sturz des Schreibapparats. Der neue Kommandant hofft auf die Ablehnung des Reisenden. Der Offizier als Vertreter der alten Ordnung auf sein Wohlwollen. Mehr muss es nicht sein. Der Reisende scheint auch irgendwie gewogen. Zu sehr berührt ihn die Begeisterung des Offiziers für seine Maschine. Aber am Schluss steht doch sein klares Nein, was auf das Ende von Offizier und Maschine hinausläuft. Darum nimmt der Offizier ganz logisch die Position des Verurteilten ein. Er wird sich auf das Bett legen, um sich von der Egge Worte einritzen zu lassen. Aber irgendetwas stimmt nicht. Der Offizier weiß, was ihm eingeschrieben werden soll, nämlich sei gerecht. Und dass er das weiß, widerspricht der Regel. Der Reisende wiederum kann dieses Gebot selbst bei größter Mühe nicht im Schreibprogramm entziffern. Und so ist es schließlich die Maschine, die autonom startet, weil der Offizier, festgeschnallt, nicht an die Startkurbel kommt. Der inhärenten Logik folgend beginnt die Maschine, sich selbst zu zerstören und den Offizier gleich mit. Das heißt paradoxerweise, sie handelt gerecht, denn das Urteil, das über sie gefällt wurde, heißt ja Abschaffung. Sie handelt gerecht, indem sie versagt. Sie massakriert den Offizier, statt ihm das Urteil auf den Leib zu schreiben. Er wird malträtiert, gefoltert, durchbohrt. Zurück bleibt ein Blutbad, ein Mord. Jetzt ist das Urteil gefällt. Offizier und Apparat haben sich selbst gerichtet. Die Erzählung hat etliche Deutungen erfahren. Der Kafka-Biograf Klaus Wagenbach hat in seinem Forscherleben viele Quellen aufgetan, die Kafka inspiriert haben könnten. Unter anderem den Brief Dostojewskis an den Bruder über das Leben im Zuchthaus, den Kafka im Mai 1914 gelesen hat. Aber auch Berichte von den Strafkolonien seiner Zeit, so das Buch Robert Heindels »Meine Reise nach den Strafkolonien«, ein Text, der 1912 erschien und den Kafka nachweislich kannte, weil hier die Forderung des berühmten Juristen Hans Groß diskutiert wurde, Straftäter zu deportieren. Und Kafka hatte bei Groß studiert. Kafkas Interesse für bürokratische Abläufe und Exzesse ist durch das Label Kafkaesk sogar sprichwörtlich geworden. Aber bei Kafka ist eine Allegorie nie nur eine Allegorie, sondern zugleich immer ein Kipppunkt ins Reale. Also steht die erbarmungslos richtende Mechanik des Apparats nicht nur für eine undurchsichtige, undurchdringliche Verwaltung, sondern ist auch ganz wörtlich zu nehmen. Als Jurist bei der Arbeiterunfallversicherungsanstalt in Prag mit einfacher Frequenz, was bedeutete, er arbeitete Montag bis Samstag von 8 bis 14 Uhr, war Kafka dafür verantwortlich, wie Arbeitsrisiken sich in einem Versicherungsschutz monetarisieren lassen. Die dunkle Seite der Industrialisierung war sein Gebiet. Dort, wo die Kollateralschäden sich versammelten, die Verletzten, Beschädigten, Verstümmelten. An seinen Freund Max Brod schreibt er: Wie bescheiden diese Menschen sind. Sie kommen zu uns bitten. Statt die Anstalt zu stürmen und alles kurz und klein zu schlagen, kommen sie bitten. Doch Kafka wäre nicht Kafka, wenn dieser destruktive Maschinenpark der Moderne nur einem eindeutigen kritischen Urteil anheimfiele. Die reine Männergesellschaft in der Strafkolonie verwandelt die Maschine in ein Objekt der Begierde. Daher rührt die Faszination, die selbst der Reisende kurzzeitig gegenüber dem Apparat empfindet, beziehungsweise gegenüber dem Offizier, der sich ihm sadomasochistisch unterwirft. Auch für diese sexuelle Aufladung gibt es eine Quelle, nämlich den Roman »Der Garten der Qualen« von Octave Mirbeau, den Kafka nachweislich gelesen hatte und in dem ein französischer Reisender sich von chinesischen Folterinstrumenten faszinieren lässt, die darauf abzielen, in Schönheit zu töten. Aber der Unterschied zu Kafka ist eklatant. Während in Mirbeaus anzüglichem Unterhaltungsroman eine Frau den Reisenden in die Welt der filigranen Tortur einführt, was immer noch bedeutet, es geht eigentlich um sie und die Geräte sind nur Staffage, übernimmt in Kafkas Kosmos die Maschine die Position der verführerischen Frau. Und was weit hergeholt erscheint, lässt sich sogar biografisch spiegeln. Felice Bauer, von der sich Kafka getrennt hatte, war für ihn eine Art Herrin über technische Kommunikationsmittel. Sie arbeitete seit 1909 für die Firma Karl Lindström AG, die sogenannte Parlographen produzierte. Ein gerade erfundenes Diktiergerät, mittels dem über einen Schalltrichter Wachstafeln beschrieben wurden. Also ein Modell, das Stimme speichern konnte, dank einer Einschreibung in eine nachgiebige Materie. Die Nähe zur Maschine der Strafkolonie ist nur allzu deutlich. Aber Kafkas technische Fantasien gingen noch weiter. In der Nacht vom 22. auf den 23. Januar 1913 entwarf er eine viel zitierte Verschaltung von Parlograph und Telefon. Übrigens ist die Vorstellung ganz hübsch, dass in Berlin ein Parlograph zum Telefon geht und in Prag ein Grammophon und diese zwei eine kleine Unterhaltung führen. Aber Liebste, die Verbindung zwischen Parlograph und Telefon muss unbedingt erfunden werden. Was nichts anderes bedeutet, als dass Felice und Franz durch technisches Gerät ersetzt werden. Kafka selbst ist es also, der die Vertauschbarkeit von Mensch und Maschine probeweise erkundet. Aber, ganz passend zum Karfreitag, gibt es auch eine religiöse Dimension der Erzählung. Der Tod ist für die Verurteilten eine Erlösung. Doch nicht, weil die Tortur jetzt endlich zu einem Abschluss gekommen wäre, nein, weil sie verstehen, weil der Delinquent weiß, was seine Schuld ist, die er im gleichen Augenblick schon abgebüßt hat, immer durch seinen Tod. Genau diese Erlösung bleibt dem Offizier versagt. Nichts ist auf seiner Haut zu lesen, nichts zu verstehen. Der Tod kommt nackt und unverstanden. Hier wird einer aufs Grausamste getötet, durch Nägel, die sich ins Fleisch bohren. Nicht wenige Interpreten haben darum an den Kreuztod Jesu Christi gedacht. Und auch der Offizier hat ja einen symbolischen Vater, der alles in sich vereinigt hat. Er war Soldat, Richter, Konstrukteur, Chemiker, Zeichner, lernen wir. Kafka hatte einige Mühen mit dem Abschluss der Erzählung. Er entwarf sehr skurrile Varianten, fast alberne, dann männerbündische. Aber geblieben ist eine, in der die christlichen Motive nochmals verstärkt wurden. Der Reisende besichtigt das Teehaus des alten Kommandanten und findet ein armes, geschäftiges Volk und dann mit einigen Mühen das Grab des alten Kommandanten. Auf dem Stein steht eine Prophezeiung, dass er wieder auferstehen und die Kolonie zurückerobern werde. Glaubt und wartet, schließt die Sentenz. Tod durch Marter, Grab, Wiederauferstehung, das spielt auf zentrale Mythen des Christentums an. Kafka selbst hat die Erzählung in der Zeit um Yom Kippur geschrieben, dem jüdischen Versöhnungstag. Es ist der große Erforscher der Kabbalah, Gershom Scholem, der in seinen Thesen zum Begriff der Gerechtigkeit aus dem Jahr 1916 das Gottesurteil als dasjenige Urteil definiert, das seine eigene Vollstreckung ist, also genau das, was die Maschine leistet. In diesem Sinne beschreibt Kafka in der Strafkolonie mit der Selbstzerstörung des Apparats nicht nur den Untergang des christlichen, sondern auch des jüdischen Gottes. Kein Wunder, dass im Prozess keine Rechtsordnung mehr richtig zu fassen ist, weil ein zentraler Stützpfeiler theologischer oder naturrechtlicher Verankerung des Rechts verloren gegangen ist. Recht ohne Gott. Geht das? Dies ist eine der zentralen Fragen des Prozesses. Nicht zuletzt ist Kafkas Erzählung in der Strafkolonie aber auch ein Nachdenken darüber, was Schreiben für ihn bedeutete. Berühmt sind die Berichte über seine Lesung in München 1916. Die Anwesenden waren geschockt, angewidert und fasziniert zugleich. Einer der Kritiker nannte Kafka einen Lüstling des Entsetzens. Da fielen Menschen in Ohnmacht, andere flohen vor der Tortur des Vortrags. Aber eines war diesen Beobachtern schnell klar. Kafkas Text ist selbst eine Maschine. Und wir, die Lesenden und Hörenden, nicht anders als die Verurteilten, sind seiner Gewalt ausgesetzt. Und so wie sich der eigentümliche Apparat in den Körper des Delinquenten einschreibt, verletzt uns Kafkas Textmaschine. Sie ist ein Folterwerkzeug. In ihr gibt es keine Filter, keine Puffer, keine Abwege. Alles dient nur dem Zweck, die Nerven direkt zu attackieren. Alles gilt dem Effekt, dem Horror, kurz, Kafka hat einen echten Splatter-Text geschrieben. Denn wir haben die Position des Offiziers eingenommen. Die Zeiten von Sinn und Verstehen, von Erlösung, die einst die Schreibmaschine legitimierten, sind laut dieser Erzählung vorbei. Drastik schlägt jetzt Semantik. Es fließt Blut, es wird gefoltert, es wird sinnlos gestorben. Natürlich ein Kommentar zur Zeit, schon das erkannten die Zeitgenossen. Aber auch wir Lesenden und Hörenden heute bleiben unerlöst. Es scheint, als habe Franz Kafka der Suche nach dem Sinn, der sein Roman Der Prozess folgt, mit der Erzählung in der Strafkolonie ein Pendant an die Seite gestellt, in dem die Suche nach dem Sinn in einer Gewaltorgie untergeht, in dem Schrift nichts anderes ist als ein Mordwerkzeug. Am Ende kann der Reisende nur fliehen. Alleine. Solch einen Text hat auch Franz Kafka nur einmal geschrieben. Sie hörten Mit Blut geschrieben. Franz Kafkas Erzählung in der Strafkolonie. Ein Essay von Frank Hertwig. Gelesen von Isabelle Demey.